Ich denke, um modernen Antisemitismus wirklich greifen zu können, muss man sich jetzt vor allem auch mit dem alten, dem klassischen Antisemitismus des letzten Jahrhunderts beschäftigen. So die Frage in die Runde, Protokolle der Weisen von Zion, Auschwitz, hinlänglich bekannt. Protokolle was? Protokolle der Weisen von Zion. Das sagt mir jetzt nicht. So, das ist so vielleicht der Klassiker der antisemitischen Verschwörungsliteratur. Ich glaube, in Russland erschienen zuerst. Und das beschreibt halt, also ist eine Hetzschrift, die so tut, als wären sie ein Mitschnitt eines Treffens, deswegen Protokolle. Und dieses Treffen ist das Treffen der Weisen von Zion, sozusagen der mächtigen Juden und deren Unterstützer, die die gesamte Welt unterjochen wollen und die Menschheit reduzieren, irgendwie ein jüdisches, kapitalistisches oder jüdisch-bolschewistisches Diktat über die gesamte Welt errichten. Also das war da auch sehr flexibel. Und allgemein, also so, sozusagen dieses Treffen der Leute, die in Wahrheit die Welt lenken. Und ich denke, da merkt man schon, dass es da Parallelen gibt, irgendwie zu heutigen Aussagen, dass irgendwelche Bilderberger-Treffen oder sonst was, dass da beschlossen wird, dass man die Welt reduzieren will mit Chemtrails oder sonst was. Also ne, man sieht bereits die Parallelen. Und kommen wir gleich mal zu so klassischen Theoriekonzepten. Also ein sehr weit verbreitetes Theoriekonzept, um Antisemitismus zu erklären, ist korrespondenztheoretisch. Also zu sagen, ja, es gibt diesen Hass auf Juden, weil sie halt beispielsweise nicht in die Zünfte durften im Mittelalter und deswegen in kaufmännische Berufe gegangen sind und deswegen sind die nun mal mehr in akademischen und in Finanzsektorbereichen der Gesellschaft zu treffen. Und wenn man sich diese Theorien, die sich irgendwie auch mit Empirie und Historie dem Ganzen zu nähern versuchen, so ansieht, merkt man relativ schnell, so, sie haben ihre Schwächen, so Dinge zu entkräften wie die Rothschilds als mächtige Banker, die kontrollieren das ja. Weil genau solche antisemitischen Aussagen lassen sich ja auch korrespondenztheoretisch erklären. Also ich meine, da würde eine antisemitische Person euch ja auch sicherlich recht geben. Ja genau, die waren damals in den Zünften und die sind halt eben böse, deswegen durften die damals schon nicht in die Zünfte. Und jetzt sind sie halt böse und richtig reich und dementsprechend richtig böse und mächtig. So, da wird die antisemitische Person das auf jeden Fall für ihre Zwecke nutzen. Dementsprechend brauchen wir ein anderes Konzept, um uns der Thematik Antisemitismus zu nähern. Jetzt haben wir Adorno schon zweimal zitiert gehört. Jetzt ein drittes Adorno-Zitat. Antisemitismus, das ist das Gerücht über die Juden. Das Gerücht. Und wo es ein Gerücht gibt, da muss es zwangsweise jemanden geben, der dieses Gerücht in die Welt setzt oder reproduziert. Und jemand, der dieses Gerücht glaubt. Das heißt, Antisemitismus müssen wir uns nicht erklären, indem wir uns irgendwie die jüdische Bevölkerung anschauen, indem wir uns irgendwie Israel anschauen oder indem wir uns Auschwitz anschauen. Nein, wir schauen uns vor allem erstmal antisemitische Personen an. Wir schauen uns an, was geht in denen vor? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Was verleitet zum Antisemitismus? Und da ist eine sehr interessante Analyse Sartre zur Judenfrage. Und er definiert halt in diesem Essay den Juden, also den Antisemitismus nicht über Jüdinnen und Juden, sondern über antisemitische Personen. Und das schon relativ früh. Der Essay ist, glaube ich, geschrieben von 1942 bis 1944. Und wurde dann nach der Befreiung Frankreichs veröffentlicht. Und gleich zu Anfang macht Sartre eben auch klar, es ist eben keine Meinung und es ist vor allem keine Meinung, die durch irgendein Grundrecht, durch irgendeine bürgerliche Toleranz gerechtfertigt wäre. Denn Antisemitismus muss man sich vorstellen als eine Leidenschaft. Und wenn wir von einer Leidenschaft reden, dann reden wir auch immer über Emotionen. Und im Falle des Antisemitismus sind das Wut und Hass. Und jetzt haben wir die Frage, wie entsteht dieser Hass? Rufen jüdische Menschen diesen Hass hervor? Ganz offensichtlich nein. Diesen korrespondenztheoretischen Ansatz können wir verwerfen. Ja, so die Juden sind nicht die großen Banker, die großen Strippenzieher, die diese Kritik oder diesen Hass oder sonst was verdient hätten. Sie sind in erster Linie ganz normale Menschen, aber sie werden zu etwas ganz anderem gemacht. Sie werden zu jüdischen Menschen gemacht. Und das eben durch Antisemitismus. Und dabei muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, Antisemitismus ist etwas sehr Spezifisches. Also ich habe mich jetzt am Wochenende nochmal mit einem Japanologen unterhalten, zur Frage, gab es vielleicht in Japan, gab es da sowas wie Antisemitismus im Zweiten Weltkrieg, gab es ja auch so eine Herrenrassenideologie und so, wie lief das denn in Asien ab? Und er hat mir das beschrieben als eine sehr stark hierarchisierte Rassenwahnideologie, wo halt alle Nationen und Ethnien irgendwie bestimmte Charakteristika zugeschrieben worden sind. Und natürlich die japanische Nation an der Spitze, die die besten Gene hat und am fähigsten ist, alles zu beherrschen. Aber was er ganz ausdrücklich erwähnte, ist eben, dass die ökonomischen Verhältnisse es nicht zugelassen haben, dass es zu so einem Vernichtungs-, zu so einem eliminatorischen Antisemitismus kommt, kam wie in Deutschland. Und das kann man sich nur darüber erklären, dass es also das Antisemitismus in der Form, wie wir ihn kennen, ganz spezifisch etwas mit Kapitalismus zu tun haben muss. Und zu der Frage, wie das zusammenhängen kann, denke ich, dass der Kapitalismus als System Widersprüche produziert. Beispielsweise Rassismus, Sexismus, soziale Ungleichheit, Konkurrenz, ja, es gibt nicht genug Arbeitsplätze für alle, es gibt nicht genug Essen für alle, obwohl theoretisch genug produziert werden könnte. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie geht man mit diesen Widersprüchen um? Und was hat denn die antisemitische Unlogik für einen Vorteil? Sie hat ganz offensichtlich den Vorteil für die Person, dass sie die Widersprüche lösen kann. So, sie kann sagen, all das ist eigentlich in Ordnung. Ja, dass es gibt das Richtige im Falschen, wäre der klassische Ausspruch des Antisemitismus. Denn nicht der Kapitalismus ist das Problem, nicht die Bourgeoisie ist das Problem, nicht Rassismus ist ein Problem oder Sexismus. Nein, es gibt halt so diese jüdische Verschwörung. Und von dieser allmächtigen Verschwörung, wenn wir jetzt vom strukturellen Antisemitismus reden, ja, von diesen Mächtigen, die die Stricken lenken, die uns spalten und die das alles ganz genau planen, wenn wir die beseitigen, dann wird alles gut. Und dieser Gedanke führt direkt zu Auschwitz. Sartre hält ebenfalls fest, dass der antisemitische Mensch eine synkretische Totalität besitzt. Ist ein großes Wort, sagt aber erstmal nur, dass es verschiedene Punkte gibt, die alle antisemitischen Menschen teilen, auch wenn sie verschieden stark ausgeprägt sind, besitzen alle Menschen diese Punkte. Ein Punkt, den ich da sehr wichtig halte, ist zum Beispiel das Gefühl, bestohlen worden zu sein. Sartre macht das fest an so einem Beispiel eines französischen Schülers, eines Gymnasiasten, der in Französisch eine 4 geschrieben hat. Aber sein jüdischer Mitschüler hat eine 1 geschrieben bei einer Gedichtinterpretation eines alten französischen Dichters. Und er beschwert sich darüber, dass seine Fehler, sein Verständnis für die französische Sprache ja genuin ist, ja in seinem Blut liegen würde. Und er ist ja französisch, deswegen sind seine Fehler, die er macht, auch französische Sprachfehler. Und ein Jude kann doch unmöglich ein französisches Gedicht besser interpretieren als ein Franzose. Das kann doch nicht möglich sein, weil es ist doch mein Gedicht. Es gehört doch mir. Und hier findet ein Besitzgedanke statt. Der Gedanke von Grundbesitz, Sartre hält fest, der Antisemitismus ist weit verbreitet bei der besitzlosen Klasse. Nicht im Proletariat, sondern bei den Angestellten, bei denjenigen, die irgendwie im Mittelstand sind, ja, oder vielleicht D-Kragenproletariat, also die Leute, die ein bisschen was haben, aber nur so viel, dass sie Angst davor haben, absteigen zu können und niemals so viel, dass sie irgendwie von ihrem Geld gut leben könnten. Und diese Leute flüchten sich sozusagen in den Grundbesitz und das auf ideologischer Ebene. Das heißt, so sie eignen sich einfach die Kultur, die Werte, die Landschaft einer Nation an, ja, wie zum Beispiel auch Pegida, so, das ist unser Sachsen, das ist unser Deutschland, das gehört uns und die können da draußen bleiben, die sind fremd, die sind anders, ja, das ist unser Goethe, ja, dass der irgendwie in Italien viel mehr aufgeblüht ist als in seinem läppischen Thüringen oder Trutzgau, wie es in der NSDAP hieß in der NS-Zeit, ja, das interessiert die kein bisschen, ja, und dass man irgendwie in Frankfurt die Straßenseite gewechselt hat, wenn Goethe da entlang lief, weil man sich für ihn geschämt hat, interessiert kein bisschen, weil man kann sich später auf diese große Historie berufen, die man als genuin deutsch dann in dem Fall begreift. Und dadurch, dass der Jude besser ist, dadurch bestiehlt er dich. Und auf einmal ist man in einer richtig geilen Position. Man ist in der Position dieses kleinen Mannes, ja, der bestohlen wird vom großen, bösen, allmächtigen Juden. Und das ist der Punkt, wo man so ein schönes Gut-Böse-Schemata einsetzen kann, ja? So, wo es dann heißt, so, ich würde Fragen gerne so am Ende von den Parts beantworten. Der Jude ist der Böse, oder die Jüdin ist der Böse, und das muss sozusagen ausradiert werden. Und damit ist man selber immer auf der richtigen Seite, ja? Man ist sozusagen nichts anderes als ein strahlender Paladin, der da irgendwie durch die Welt hüpft und das Böse vernichtet, ja? Man ist Drachentöter sozusagen. Deswegen stellt sich auch ein bisschen die Frage, ist der moderne Antisemitismus eigentlich der alte Antisemitismus? Hat sich vielleicht einfach gar nichts geändert? Und deswegen will ich jetzt mal auf ein paar Gemeinsamkeiten eingehen, auf die ich vielleicht auch schon so ein bisschen eingegangen bin. Ich war also der Vernichtungsgedanke, der eben immer drin steckt, der mich aufgrund dieses gut-böse Schematas, das grundsätzlich gezeichnet wird, egal ob die Leute sagen, alle ins Gas, oder ob die Leute sagen, die haben nur so viel Geld oder sind so mächtig, immer steckt dahinter, ob bewusst oder nicht, der unverhohlene Wunsch nach Barbarei und Vernichtung. Weil das Böse, das rein Böse, dort identifiziert wird. Und das muss weg. Und deswegen sagt Sartre auch, gäbe es den Juden nicht, der Antisemit würde ihn erfinden. Ja, so, es ist einfach nur eine antisemitische Projektion, die auf Menschen geworfen wird, die irgendwie jüdisch sind. Nach Definition des Antisemiten. Die Definition von 1935, dieser Rassegesetze, was jüdisch sei, hat doch nichts mehr mit der jüdischen Religion zu tun, hat doch gar nichts mehr mit der jüdischen Kultur zu tun, hat doch gar nichts mehr irgendwie mit irgendwas zu tun, was sich positiv auf Judentum zu beziehen hat, sondern kann doch nur hergeleitet sein von einem Gedanken, dass man das eliminieren muss, dass man bis in dieses Glied zurückverfolgen kann, wo das Böse ist und das muss vernichtet werden. Und das ist natürlich willkürlich, barbarisch, absurd und letzten Endes einfach nur ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Egal, ob ausgeführt, gedacht, ausgesprochen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie es denn bitteschön mit dem mit dem jüdischen Menschen dann noch befreundet? Auf wen können sich denn jüdische Menschen verlassen in dieser Gesellschaft? Jetzt haben wir natürlich auch eine CDU, wir haben auch einen Axel Springer Verlag, der ganz offen sagt, wir sind Israel solidarisch. Wir haben aber auch einen Axel Springer Verlag, der gerne mal zuschlägt, wenn es um Schlagzeilen geht und da auch vor Populismus gegen Israel nicht Halt macht. Und wir haben eine Bild, einen Springer Verlag, der auf jeden Fall irgendwo Verständnis für Pegida hat. Und wer in Pegida keine Gefahr für jüdische Menschen sieht, der sei ein bisschen gewarnt. Denn wenn man von jüdisch-christlicher Tradition spricht, dann ist ein bisschen fraglich, was da gemeint ist außer Pogrom. Und dann stellt sich also die Frage, sind die Bürgis vielleicht gute Verbündete im Kampf gegen Antisemitismus? dem möchte ich persönlich zwei Dinge gegenhalten. Die erste Sache sozusagen, die ich dagegen halten möchte, ist die Definition von Sartre, auf die er ebenfalls zu sprechen kommt, ich glaube im zweiten Teil des Essays. Der Demokrat kämpft an vielen Fronten. Auch die Demokratin kämpft an vielen Fronten. Und damit ist der Antisemitismus immer nur irgendwie so ein Bereich. Irgendwie so etwas, was man nebenher noch dazu macht, obwohl es etwas ganz Essentielles ist. Obwohl es nichts ist, was man nebenher machen kann, sondern was einen vollen Schutz bedürfen würde, ja, damit diese Menschen in Sicherheit leben können. Und das bringt einen dann ein bisschen auch in die Verlegenheit, was denn vielleicht noch so ein Problem beim Bürgertum teilen sein könnte. Und da prägt Adorno den Begriff des demokratischen Faschismus, den er sehr schön in folgendem, und ich zitiere jetzt aus dem Kopf, zusammenbringt: die klassenlose Gesellschaft der Kinobesucher, Autofahrer und Volksgenossen. Letzteres ist ein NS-Begriff. Und er bezeichnet damit beispielsweise schon, wie wir sitzen im Kino. Und wir wissen alle durch gesellschaftliche Kontrolle letzten Endes, wann wir lachen müssen. Ja, es ist eine Kulturindustrie, eine Medienlandschaft letzten Endes, Kulturlandschaft, Kunstlandschaft, die auf demokratischer Weise vereinheitlicht, indem sie beispielsweise Konsumentenrenditen abschöpft und darauf bedacht ist, irgendwie Zielgruppen zu erfassen und damit Menschen nur die Möglichkeiten gibt, sich zu individualisieren, also eine scheinbare Individualität gibt im Rahmen der Zielgruppen. Ja, wir haben jetzt beispielsweise Hipster. So, Hipster haben wir jetzt in dieser Form, weil sich diese Mode kapitalisieren konnte und populär werden konnte. In den 90ern waren das arme Schlucker, die irgendwie beim Wühltisch im Secondhändler nach Klamotten gesucht haben, weil sie sich das sonst nicht leisten konnten. Und darin sieht man halt immer wieder, dass es eine Gleichsetzung, eine Gleichschaltung, etwas plump gesagt, innerhalb der demokratischen Gesellschaft gibt. Und das kann auch immer dazu führen, dass es eigentlich ein bisschen so abläuft wie, das verzeiht mir das popkulturelle Beispiel, aber in Star Wars Episode 3, die Rache der Sith, ja, am Ende mit der Republik, als Darth Sidious dasteht, der feige Angriff der Jedi auf ihn und er nun das, die neue Diktatur ausruft und alle Leute jubeln. So in etwa läuft demokratischer Faschismus. Also dementsprechend muss man nicht zwangsweise davon ausgehen, dass die bürgerlichen Kräfte dazu führen werden, dass man vor Antisemitismus geschützt bleibt. Und was wir heute allerdings vor allem sehen, und deswegen würde ich sagen, der moderne Antisemitismus entspricht seinem Wesen nach dem alten Antisemitismus, aber er kleidet sich neu. Denn wir haben einen Zusatz letzten Endes. Wir haben eine neue Form, sich dahingehend zu artikulieren. Und aus dem Gerücht über die Juden wird letzten Endes in unserer heutigen Zeit das Gerücht über Israel. Und das wird richtig schön für diejenigen, die antisemitisch sind. Weil nicht nur, dass man jetzt auf einmal statt Jude Zionist sagt oder statt Jüdin Zionistin. Nein, noch besser. Man kann sich auch gleichzeitig noch als so tabubrecherisch und so rebellisch inszenieren. Ja? Man weiß, man ist sozusagen die investigative Ermittlung in Person. Ja? Weil der Israel wird ja gedeckt von den gesamten westlichen Medien. Und da haben wir auch wieder die Verschwörung. Und dann, ne, kann ja nur ein Totenhöfer und andere Scharlatane können ehrlich berichten und die berichten dann auch ganz schöne Dinge. Zum Beispiel wie unglaublich sozial und human in der Hamas oder unter der Hamas im Gazastreifen geköpft wird und wie gut sich um die Hinterbliebenen gekümmert wird, dass das ja viel schöner sei als in Deutschland. Und das Schöne ist ja, es klingt sehr nett und es klingt sehr romantisch, aber was da drin steckt, ist ja genau wieder diese barbarische Vernichtung. Ja? So, da steckt doch wieder all das drin, was zu Auschwitz führt. Aber es kleidet sich unglaublich nett und erstmal so richtig schön investigativ und vielleicht sogar auch so ein bisschen links. So, und dann weiß man doch, man ist irgendwie auf der Seite des Zeitgeists. Ja? Und wenn wir uns noch kurz den demokratischen Faschismus in den Kopf rufen, dann können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, das, was Zeitgeist ist, ist, glaube ich, ziemlicher Schwachsinn. Und so haben wir also die wundervolle Form dieser Israel-Kritik. Ja, das ist keine Israel-Kritik. So, das ist unverhohlene oder verhohlene Vernichtungsfantasien. Ja, da geht es nicht irgendwie darum, der Netanyahu, der ist ein bisschen rechts. Ach, so eine sozialliberale Regierung, die dort auch das Kiffen erlauben würde, das fände ich schön. Ach, könnte ich in Tel Aviv sitzen beim CSD und ein bisschen Bong rauchen. Ja, das wäre fein. Nee, da geht's darum, die haben denen das Land geklaut, Kolonialisierung, da klebt das die Orangen in Jaffa, da klebt das Blut palästinensischer Kinder dran. So, dieser gesamte Schwachsinn. Dieser gesamte Schwachsinn. Und da fragt sich doch, oder da stellt sich mir persönlich die Frage, ja, wie kann man das von Antisemitismus trennen? Wie kann man diese Form des Antizionismus, weil was ist Antizionismus anderes als die Ablehnung jeglicher zionistischen Bemühungen? Also die Ablehnung von einem jüdischen Staat. Die Ablehnung jeglicher Ausrichtung, ob sozialistisch, bürgerlich, national, jüdisch, orthodox, egal. Hauptsache ein jüdischer Staat, das wird abgelehnt, das ist Antizionismus. Wie kann das denn bitteschön heute noch vollkommen von Antisemitismus getrennt werden? Ich behaupte gar nicht. Ich behaupte, diese Übergänge sind fließend und es ist ein ganz perfides Mittel, sich in den Tabubruch zu stilisieren, weil so wird immer wieder das Gefühl geschaffen, dass ja jede Kritik, die an Israel geäußert wird, automatisch antizionistisch sei. Dem ist nicht so. Antisemitische Aussagen, die sich als Kritik tarnen, die sich als Antizionismus artikulieren, die werden angegriffen. Und die tun so, als wären sie ganz normale Kritik und versuchen so auch eine vielleicht massenpsychologische Wirkung zu erzielen, indem man eben ein nicht vorhandenes Tabu inszeniert, um dieses dann zu brechen, um dann gut dazustehen und gleichzeitig andere dazu zu animieren, das ebenfalls zu tun. Denn eine unsichtbare, nicht existente Wand wurde durchschnitten. Das ist ein bisschen so wie Kaisers neue Kleider und der Ausruf, tragt jetzt alle diese Mode. Denn, und das ist ebenfalls ganz wichtig, was bei Diskussionen über jüdische Menschen von klassischen Antisemiten klar wird, genauso wie bei AntizionistInnen klar wird, eine rein korrespondenztheoretische Argumentation oder eine rein logische Argumentation, die sich mit der Situation selbst befasst, ist wenig zielführend. Denn dahinter steht kein rationaler Gedanke. Der Antisemitismus ist immer irrational. Irrational in der schlimmst vorstellbaren Weise. Weil er eben auf die Emotionen von Wut und Hass aufbauend eine Leidenschaft ist, die jeglicher Logik widersprechen will. Auch wenn alles dagegen spricht, dass es eine jüdische Verschwörung gibt. Es wird geglaubt. Es spricht alles dagegen, dass es Chemtrails gibt. Aber das ist doch scheißegal. Es spricht alles dagegen, dass Reptilienmenschen auf dieser Welt sind. Ja? Aber trotzdem glauben Menschen ernsthaft, dass diese Reptilienmenschen versuchen, unsere Welt mit deren Echsenmenschenwelt kollidieren zu lassen. Ja? Genau. Und das bleibt im strukturellen Antisemitismus. Denn was übrig bleibt, sind unterm Strich immer Menschen, die als das Böse charakterisiert werden, als die Sündenböcke, die erst wenn sie vernichtet sind, kann es das Gute und das wahre Leben geben. Und was wären wir nicht alles bereit für das wahre und gute, schöne Leben zu geben? Und das ist der Punkt, wo es mehr als nur gefährlich wird. Das ist der Punkt, ja, wo die Vernichtung sich massengesellschaftlich artikulieren kann. So, jetzt würde ich noch kurz auf die Solidaritätsfrage eingehen. Denn, und das schreibt Sartre am Ende seines Essays, ich glaube, das ist noch sehr wichtig für alle Leute zu wissen. Sartre spricht vom authentischen Juden oder der authentischen Jüdin. Also aufgrund der Tatsache, die ich eben beschrieben habe, dass es eben mit Rationalität nicht geht, kann die Person, die von antisemitischen Menschen als jüdisch identifiziert wird, sich nicht mehr vor Antisemitismus verwahren. Es bringt nichts zu sagen, aber ich bin handwerklich super begabt und bin Schreiner von Beruf. Das bringt nichts. Es bringt auch nichts zu sagen, ich bin eine arme Putzfrau, ja, ich habe nichts mit denen da oben zu tun, ja. Nein, nein, die gehört auf jeden Fall dazu, ja. So, egal wie sehr sie am Boden liegt. So, und das ist die Situation, wo nur diejenigen, wo die einzige sinnvolle Aktion letzten Endes sein kann, zu sagen, ja, ich bin jüdisch, fick dich. Und die realpolitische Antwort darauf heißt nun mal Israel Defense Forces. So, weil wenn wir uns kurz ansehen, was einen Tag nach der Staatsgründung Israels passiert ist, da sind fast eine halbe Million jüdische Menschen aus Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien vertrieben worden. Die Synagogen haben gebrannt. Zur gleichen Zeit hat man sich da sehr stark und sehr angenehm an den Reihen alter NS-Eliten bedient. Das, was nicht nach Südamerika abgegangen ist, in die dortigen Militärdiktaturen. Sehr gefragtes Know-how, diese Deutschen. Nun, dementsprechend muss man sich auch irgendwie, wenn man sich zu Antisemitismus positionieren will, zwangsweise aufgrund des antisemitischen Wahns zu Israel positionieren. Und da kann aus meiner Sicht nur eine Situation oder eine Antwort sinnig sein, nämlich die bedingungslose Solidarität mit dem Existenzrecht des Staates Israels. Denn unabhängig davon, ob jetzt ein Netanyahu regiert oder ob die kommunistische Partei unerwartet an die Macht kommen sollte, Israel hat als zionistischer Staat jedes Recht zu existieren, bis Antisemitismus keine Gefahr mehr darstellt. Das heißt, aufgrund der Gefahr des Antisemitismus, bis es keinen Antisemitismus mehr gibt. Und deshalb heißt diese uralte antideutsche Forderung auch immer noch Israel bis zum Kommunismus. In Erwartung, dass in der befreiten Gesellschaft die Widersprüche aufhören und es nicht mehr nötig ist, Sündenböcke zu erfinden, also der Antisemitismus einfach seine Existenz vollkommen einbüßen muss. An diesem Punkt würde ich jetzt eine Pause einlegen. Danach geht es weiter mit der Gefahr von Neurechts und Querfront, der Anfälligkeit von Ideologien. Dann werde ich mich grob anhand der Schemata faschistische, bürgerliche und sozialistische Ideologie mit den Problemen oder den Anfällen oder den Öffnungen dieser Ideologien zu Antisemitismus beschäftigen und einem Resultat daraus ziehen und am Schluss was tun, was kann man sozusagen mit nach Hause nehmen, was man damit tun kann und vielleicht am Ende so eine kleine Überlegung, auch noch so eine Frage an euch, die man dann in die Diskussion mitnehmen kann oder mit nach Hause. Ebenso gibt es, glaube ich, noch ein paar Reader. Jetzt habe ich mit euch ja so, um nochmal kurz zu rekapitulieren, was eigentlich so in der letzten halben Stunde passiert ist, mit euch ein bisschen die Definition und das Wirkmuster von modernem und alten Antisemitismus auseinandergenommen, beziehungsweise mal so ein bisschen grob gestreift. Jetzt will ich mir mit euch so ein bisschen vornehmen, das Ganze noch ein bisschen besser einordnen zu können in so einen ideologischen Kontext. Und am Ende, also ich hätte es sehr gerne, wenn mein Workshop euch dazu befähigt, zumindest so ganz rudimentär, so ganz banal zu erkennen, wann etwas Antisemitismus ist und wann nicht. Und wie das zusammenhängt mit gesellschaftlichen Dingen. Zuerst mal eine kleine Einführung in die Ideologie. Ideologie, sagt euch das allen was? Notwendig falsches Bewusstsein, sagt euch das allen was? Nee. Das heißt, Ideologie notwendig falsches Bewusstsein? Ja, jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz interessanten Punkt. Marx schreibt im Kapital vom notwendig falschen Bewusstsein, das sich aus dem gesellschaftlichen Sein heraus produzieren würde. Das gesellschaftliche Sein ist also die Gesellschaft. Klar. Und das, was da in dieser Gesellschaft auch tatsächlich existiert. Nicht, was behauptet wird, was existiert, sondern das, was da objektiv drin ist. Und das notwendig falsche Bewusstsein ist jetzt letzten Endes genau dieses Bewusstsein, das es ermöglicht, auf diesen Kapitalismus zu gucken, auf dieses Bürgertum zu gucken und zu sagen, jo, hier ist alles super. Das ist notwendig, zu sagen, dass es gut ist, dass es erhalten werden muss, dass es ausgebaut wird vor allem, dass der Expansionscharakter irgendwie berücksichtigt wird, ja. Und falsch, weil es inhaltlich natürlich totaler Schwachsinn ist. Und dieses notwendig falsche Bewusstsein ist dementsprechend so ein bisschen problematisch. Sagen wir vielleicht auch anfällig. So, und jetzt haben wir ja vorhin schon darüber geredet, dass es eben Widersprüche gibt im Kapitalismus. Und wenn wir jetzt aber ein notwendig falsches Bewusstsein haben, das uns ja eigentlich ganz, ganz plump gesagt jetzt, jo, alles ist super, sagt. Was liegt da denn nahe? Klar, Antisemitismus. Und damit sind wir dann auch schon bei einem sehr interessanten Punkt, wenn man sich jetzt nochmal die NS-Zeit vor Augen führt. Nämlich, was wir ja im Kapitalismus sehen können, ist die Verwertung und die Ausweitung der Verwertung von allem, was sich irgendwie verwerten lässt, muss oberstes Prinzip sein. Wachstum. Ja? Es geht darum, aus weniger mehr zu machen. Eigentlich klingt das ja erstmal auf dem Papier nach einem schönen alchemistischen Prinzip. Ich fange irgendwie mit 3 Geld an und höre mit 10 Geld auf. Geile Rechnung. So, nun ist da leider nicht irgendwie 3 Geld und 10 Geld, sondern die 7 Geldeinheiten werden eben produziert durch Arbeitskraft. Und damit sind wir in einem System, wo es eine Organisation der Produktion gibt, auf der einen Seite, und ein System, wo es auf der anderen Seite aus dieser Organisation der Produktion, also zum Beispiel die Klassengesellschaft, wie wir sie haben, mit Leuten, die Jobs vergeben und Leute, die Jobs nehmen müssen. Und daraus projiziert sich ein gesellschaftliches Sein. Irgendwie diese Ideologien, die Vorstellungen, wie man die Gesellschaft ausrichten müsste aufgrund dieser Produktion. Und das, ja, wirkt, und das zeigt eben die Frankfurter Schule, das zeigen Adorno, Horkheimer, Marcuse, das wirkt auf die Gesellschaft zurück. Und das vielleicht traurigste Beispiel dafür ist eben der Holocaust, die Shoah. Und zwar deshalb, weil das Verwertungsprinzip ersetzt wird durch ein Vernichtungsprinzip. Es geht also nicht mehr darum, möglichst Wachstum zu produzieren, auch in einer Kriegszeit irgendwie vielleicht kriegstaktisch richtig zu handeln, damit irgendwie, keine Ahnung, der Krieg gewonnen wird, neue Ressourcen wieder im Einflussgebiet liegen, beziehungsweise ne, das Schrumpfen des Reichsgebietes zurückgedrängt wird, sondern nein, es geht darum, von Griechenland nach Auschwitz Gleise zu bauen. Bar jeder Kriegslogik, soweit es so etwas überhaupt gibt. In dieser Frage stellt sich also eigentlich die Frage, was verursacht bitteschön diesen Umschwenk, dass man nicht mehr irgendwie kapitalistisch wirtschaftet. Man hat ja noch eine kapitalistische Produktion. So, ich meine, die ist natürlich stark modifiziert gewesen, aber eigentlich von der Produktion her noch immer das. Und dennoch hatte man nicht mehr die Verwertung, sondern man hatte das antisemitische Vernichtungsprinzip. Und das heißt, dass gerade der Antisemitismus die Möglichkeit hat, als Ideologie auf die Organisation der Produktion zurückzuwirken und so diese Barbarei in der Zivilisation, wie man ja NS, Shoah, Zweiter Weltkrieg sehr gerne nennt, erst ermöglicht hat, beziehungsweise sie sich unabdingbar eigentlich in eins fallen. Und darin wird auch schon ganz schnell erkennbar, dass es so ein Problem an Ideologien gibt. Ideologien sind anfällig für Antisemitismus. Ideologien sind damit also auch anfällig, in eine Gesellschaft zu führen, die ein Rückfall ist. Ein Rückfall vielleicht nicht in eine historisch frühere Zeit, aber auf jeden Fall eine Vernichtung von humanistischem Kapital. Menschenrechten, Würde, Freiheiten. Wahrscheinlich am deutlichsten wird das natürlich bei der faschistischen Ideologie, die da auch ja gar keinen Hehl macht. Die ganz offen postuliert, wen sie gerne an die Wand stellen möchte. Und das möglichst zügig. Und auch hier wieder die passende Überschneidung zu den Neurechten. Abgesehen davon, dass man jetzt halt ein bisschen modischer rumläuft als mit Hakenkreuz und Glatze, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ja, man hat auf Pegida-Demos immer noch Leute, die bitte gehangen werden sollen. Und so ein Björn Höcke, der hat schon ein bisschen was vom Sportspalast-Format. Und was ebenfalls historisch auch große Ähnlichkeiten aufweist, sind querfrontlerische Tendenzen zu den 20ern und 30ern. Wir haben den Friedenswinter, wo letzten Endes über verschwörungstheoretische Leute, die ja sozusagen einfach nur antisemitisch sind, ja, die Brücke geschlagen wird zu auch offen rechten Gruppen. Weshalb hier immer mehr linke, friedensbewegte Gruppen dann realisiert haben, wo sie da eigentlich mitgemacht haben und sich verabschiedet haben. Und man sich immer mehr fragen muss, zu den linken Gruppen, die immer noch dort sind, die dort aktiv sind in diesem Friedenswinter, ja, oder den Nachbewegungen davon, welcher Teufel reitet euch denn bitte? Denn was dort ja passiert, ist historisch sehr nah an dem, was in den 20ern und 30ern passiert ist, nachdem Stalin die Komintern, also das internationale kommunistische Komitee sozusagen, übernommen hat. Da hieß es dann auf einmal, die KPD, die ist sozialistischer als die NSDAP, sie ist deutscher als die NSDAP und sie ist wirklich für die Arbeiter. Und überhaupt, wir sind die bessere NSDAP. Was man damit tut, ist, sich im Konkurrenzverhältnis zu stellen. Und das ist auch immer gleichzeitig eine Legitimierung. Nicht zu vergessen, dass es auch immer wieder Szenarien gab, wo man irgendwie zumindest mal angefangen hat zu versuchen oder angefangen hat irgendwie auf die anderen einzureden, so, und da auch wieder der Antisemitismus als klares Scharnier. Da sagt zum Beispiel ein KPD-Mitglied, ihr hasst das jüdische Kapital, gut so, aber hasst auch das deutsche. Ja. Ja, sowas sagen Linke, Kommunisten, 31, 32. Das nennt sich, das würde ich mal behaupten, ist eine bewegende Einheitsfront. Fragt sich nur für wen. Und diese Querfront scheint jetzt wieder zumindest in mancher Form eine Parallele zu ziehen in der heutigen Zeit. Und was sich erkennbar machen lässt, ist, man hat ähnliche Feindbilder. Man hat den US-Imperialismus, der so viel schlimmer ist als der deutsche. Weil Deutschland ist ja nur eine Kolonie. Eine Aussage, wie man sie vor 10 Jahren nur von den durchesten Nazis auf YouTube erwartet hätte, wird auf einmal von Sarah Wagenknecht getwittert. Das ist Qualitätsverlust innerhalb der Linken. Und jetzt stellt sich ja ein bisschen die Frage, wieso? Ja, also ich meine, ganz offensichtlich hat Sarah Wagenknecht ja nicht den Gedanken, ich meine, die sitzt ja nicht irgendwie da und, keine Ahnung, sagt dem Oscar, ich gehe mal kurz weg, trifft sich dann mit den Obersten der NPD und mit Pegida und klüngelt da irgendwie einen Plan aus. Das ist ja keine Verschwörung. Nee, das ist Ideologie. Und wo sich die Ideologie trifft, da kann man ja gut zusammenarbeiten. Warum? Weil man es sich so einrichtet, zusammenarbeiten zu können. Es liegt in der Handlungsoption des Individuums, des beschädigten Subjekts letzten Endes. Zumindest mit der eigenen Ohnmacht. Ja, wie Adorno sagt, die Kunst besteht darin, sich nicht von der eigenen noch von der anderen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Ebenfalls frei zitiert, ich garantiere nicht für die Syntax. kommen wir jetzt mal kurz, oder etwas länger vielleicht auch, zu den Ideologien, die ich jetzt ganz grob auch einteilen möchte, eben in bürgerlich, faschistisch, sozialistisch. Und so drei ganz bezeichnende Punkte finde, die den Antisemitismus in dieser Ideologie beschreiben. Es gibt vielleicht treffendere Beispiele, ich finde sie doch sehr gut gewählt. Die faschistische Ideologie, wie er schon ein paar Mal erwähnt, macht das ja ganz offen mit dem Vernichtungsantisemitismus. Damit haben wir uns jetzt ja schon ein bisschen beschäftigt. Gebt mir ein Handzeichen, wenn ihr dazu mehr wissen wollt oder hören wollt. Okay. Dann die bürgerliche Ideologie hat den inneren Feind und die sozialistische Ideologie hat die konformistische Rebellion. Die sie allerdings auch zu teilen, wie ich finde, mit der zumindest Neurechten teilt. Gehen wir doch erstmal auf den inneren Feind ein. Die Nationen brauchen Feinde. Um sich deutsch zu fühlen, um sich französisch zu fühlen, britisch oder US-amerikanisch, braucht es letzten Endes einen inneren und einen äußeren Feind. Und deswegen gibt es mehr oder weniger antisemitische Ausfälle in Nationen. Aber es wird, noch nicht mal in Israel, ja, gibt es irgendwie eine Nation auf der Welt, die irgendwie 10 Jahre lang frei oder auch nur 5 Jahre lang frei gewesen von jeglichen antisemitischen Übergriffen. Ob nun Schmierereien, verbale Attacken, Morde, terroristische Anschläge, Boykottaktionen auf sogar staatlicher Ebene, noch und nöcher. Die Auswahl ist groß. Der innere Feind ist allerdings, und das vor allem für die deutsche Nation, ab 1871, wo es die deutsche Nation auch erst richtig gab, der Jude. Der eignet sich auch ganz gut, weil das Jüdische, das ist alles das, was der Deutsche am besten gar nicht so richtig sein soll. Weil der Jude, der ist kritisch, intelligent, kann gut mit Geld umgehen, den kann man nicht so gut beherrschen. Da hat man lieber gern so einen schönen deutschen Hund mit Pickelhaube. Ja, ich meine, meine Ehre heißt Treue, zeugt nicht gerade von Intelligenz und ist der Wahlspruch der SS gewesen. Und das war immerhin die Elite. Also, das lässt ja irgendwo auch auf den Rest schließen. Somit ist also alles, was sozusagen auch für den Nationalgedanken irgendwie, für das, was man mit seiner Bevölkerung ja veranstalten, wie man sie verunstalten will, zu einem Volk formen will, das ist nämlich eine Zwangsgesellschaft, braucht man den inneren Feind, weil der bedroht uns immer. Und das gibt es mal weniger stark, mal stärker. Das gab es früher vor allem sehr stark Russland. Russland war darin bombenmäßig, ja. In Polen ist ein Aufstand gegen das Zarenregime, wird niedergeschlagen, die Zaren stellen sich hin und sagen, die Juden sind schuld. Nächste Nacht Pogrome. Das funktioniert einfach dermaßen genial, die eigene Macht zu sichern, indem man einen billigen Sündenbock hinstellt, den man viel besser abschlachten kann. Weil die zaristische Macht kriegt man offenbar nicht gewuppt. Ja? Also begnügt man sich halt mit dem Judenghetto. Und da sind wir auch schon bei der konformistischen Rebellion. Und damit hat man auch schon ungefähr einen Begriff der konformistischen Rebellion. Nämlich, dass man glaubt, zu rebellieren gegen die Gesellschaft, das große Ganze, dass wir durch den antisemitischen ideologischen Kitt eh schon die jüdische Bevölkerung ist oder die Bankster im strukturellen Antisemitismus. Wenn man die ja jetzt ausschaltet, wenn man gegen die rebelliert, ja, dann hat man es geschafft. Und das Tollste ist, mit dieser Argumentation agitiere ich auch noch super toll, ja. Das sind richtig viele meiner Meinung. Das ist einfach, das ist richtig, das ist einfach nur falsch. Denn darin zeigt sich, ja, das ist nämlich letzten Endes die Widersprüche des Kapitalismus auf einen Sündenbock abwalzen, um dann, ja, abschlachten zu können, vernichten zu können. Letztlich sicherlich im ideologischen Zugzwang auch zu müssen. Aber das ist ein freiwilliges Muss. Das ist eine Pflicht, die man sich dementsprechend selber gibt. Da passt meine Ehre heißt Treue doch wieder ganz gut. In dieser konformistischen Rebellion also wähnt man sich eben als Avantgarde, als die Spitze, ja. Man ist vom kleinen Mann oder von der kleinen Frau aufgestiegen zur großen Revolutionsführerschaft, ja, und kann nun auf einmal mit einer breiten Querfront, die nur noch deutsche Kartoffelfratzen kennt, gegen den Rest der Welt ziehen und vor allem gegen die Juden. Und wer jetzt glaubt, dass Linke davon ganz frei sind, der kann sich ja mal kurz zum Beispiel ansehen, den Stalinismus. Während Lenin den Antisemitismus zumindest bekämpft hat, hat Stalin seine Nützlichkeit für die Nation sehr wohl erkannt und einfach wieder eingeführt, beziehungsweise bestärkt. Aus dem jüdischen Verschwörer wurde unter Stalins Ägide dann auch der zionistische Agent. Und der zionistische Agent, das waren dann halt einfach alle jüdischen Kommunisten, die man dann liquidieren konnte, weil die waren ja vielleicht auch sogar noch trotzkistisch, also weg mit ihnen. Was darin also drinsteckt, ist also der Antisemitismus auch immer als eine sehr bequeme Funktion für die Herrschenden, etwas ruhig zu halten. Weil an dieser konformistischen Rebellion, da freuen die sich auch. Weil sie sind es nicht, die sterben. Und so lässt sich daraus, aus diesen drei Punkten, dem Vernichtungsantisemitismus des Faschismus, der innere Nationalfeind des Bürgerlichen und die konformistische Rebellion des Sozialistischen, eines ganz klar erkennen. Es gibt eine Totalität. Diese Totalität heißt notwendig falsches Bewusstsein, heißt Ideologie und die ist in uns allen. Und daraus kommen wir nicht raus, nur indem wir irgendwie bei einer linken Partei oder einer linken Gruppe eintreten. Da kommen wir nicht raus, wenn wir irgendwie sagen, wir sind unpolitisch, da kommen wir nicht raus in diesem System. Weil dieses System ein soziales, gesellschaftliches Konstrukt ist, das sich sekündlich als natürlich rekonstruiert, obwohl es nicht natürlich ist, und sich einen antisemitischen Gegenpart schafft, also über Antisemitismus einen Gegenpart schafft, der dann das ganze Künstliche, was auch immer das dann sein soll, vereint, das dann vernichtet werden muss, um zu zeigen, wie organisch und richtig doch alles ist, was jetzt gerade im Status quo besteht. Und das ist die Totalität des Bürgerlichen. Und das ist auch immer die Gefahr für alle Linken, die an so etwas wie Revolution glauben oder sie sich wünschen. Die Gefahr in zwei Punkten. Erstens, oder vielleicht sogar drei, natürlich die banalste, das Scheitern der Revolution. Das Gewinnen der Revolution mit falschen FreundInnen, also in einer Querfront, was dazu führt, dass am Ende ein völkisches Verständnis daraus resultiert, also vielleicht doch mehr Nationalsozialismus am Ende herauskommt. Oder aber einige geglückte, zumindest dem Namen nach sozialistische Revolution, die dann allerdings aufgrund der Zwangszurichtung innerhalb bürgerlicher Zustände nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren und letzten Endes nichts anderes tut, als das Bürgertum fortzuführen. Und dann letzten Endes die Bourgeoisie gegen die Kader einzutauschen. Ja, in manchen Situationen, in manchen Punkten vielleicht sogar noch hinter das Bürgertum zurückzufallen. Und diesen verbrämten Halbkapitalismus, halb Nationalökonomie, halb, keine Ahnung, ja, einfach eine kommunistische Totgeburt, wenn man so will. Ja, das muss man doch so mal beim Namen nennen. Das dann als die große Errungenschaft des 20. Jahrhunderts zu verkaufen, die eine solche Strahlkraft hat, ideologisch gesehen nämlich, eine solche Überzeugungskraft hat, dass sich das Merchandise dafür bis heute großartig verkauft, ob Che Guevara oder Hammer mit Sichel. Und damit auch wieder sehr gut eingegliedert ist in einen kapitalistischen Produktionsprozess. Was bleibt also in dieser Totalität des Bürgerlichen? Was bleibt in dieser Dialektik der Aufklärung? Ja, letzten Endes dem Schwanken zwischen dem Status jetzt und Auschwitz. Und ganz vielen Schattierungen dazwischen natürlich. Wie kommen wir da raus? Weil das ist ja irgendwie unser Ziel. Wir wollen ja irgendwie befreite Gesellschaft. Und als Frauen nicht mehr rausgehen müssen, ohne Angst zu haben, Alltagssexismus oder Schlimmeres zu erleben, als nicht weiße Person hier durch die Straßen gehen zu können, ohne Angst vor Alltagsrassismus oder Schlimmeres zu haben. Und natürlich kein Antisemitismus mehr. Die Antwort darauf, denke ich, kann es nur sein, sich ständig, gewissenhaft zu reflektieren und dabei immer wieder sich vor Augen zu halten, dass man niemals frei von all dem ist. Egal wie viel antisexistische Arbeit du leistest, du hast eine mehr oder minder stark sexistische Sozialisation, die sich ständig reproduziert und immer wieder auf dich anwendet. Und dasselbe gilt natürlich auch beispielsweise für Antisemitismus. Du hast ständig eine Gesellschaft und eine Ideologie, die Tür und Tor aufmacht für antisemitische Auswüchse. So marginal sie vielleicht am Anfang auch sein mögen. Personifizierte Kapitalismuskritik, verkürzte Kritik, Kritik am Finanzsektor, und nur an dem. Einteilung in schaffendes und raffendes Kapital, etc., etc., etc. Ja? Aus all dem erwächst letztendlich ein Schneeballsystem innerhalb von Nationen, das zu all dem führt, was heute vor 71 Jahren befreit worden ist.